Okay. Was geht ab? Ihr da draußen. Knackpunkt 26. Heute mit einem Special Guest. Es ist nicht Gronkh. Es ist jemand, der mehr Fame hat. Es ist die Dea da. Oben rechts war das, ne? Da die Dea. So, in der Mitte haben wir dann laut Christians Aussage meine Wenigkeit und auf der linken Außenseite haben wir dann den Ansgar Yogeshwar. Bekannt aus Quatsch und Co. Hi. Ich war noch nie im Quatsch Comedy Club. Ich weiß auch warum. Okay. Gut, aber hallo, was? Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Knackpunkt 26. Ich hoffe, ihr hattet eine sehr gute Woche. Ich hab sie auch. Das ekelhafte Biertrinken der alkoholfreien Sorte geht weiter. Heute mit Rheinsteiner Mineralwasser Medium. Und ich bin so auch da, der Christian, weil der Sven mich mal völlig ignoriert. Das liegt vielleicht daran, dass ihr beide den gleichen Hintergrund habt. Ja, wir sind halt alle in grünen Neogladbach. Hm. Ich möchte aber natürlich nicht meinen Lieblingsgast und Co-Host vergessen. Christian, hi. No. Du Dank auch hier. Was ist denn da passiert? Heute bin ich mal durstig, also würfel ich sofort. Ich sage, es ist eine 4. Okay, das heißt schon mal einen kurzen und die 3. War es eine 4? Ja, nee, wenn ich eine 6 würfel, weil ich 5 Biere hier stehen habe, heißt das noch ein Schnapsfeuer und bei mir als Dose war Steiner immer noch in Deutsch, da ja jetzt die Hoffnung verloren ist. Ich hätte mir den Xuxo so aus dem Kühlschrank holen sollen. Hast du noch Zeit? Too late. Ich möchte damit nochmal übrigens alle Leute grüßen, die pur den Podcast hören, Lieblinge. Ja, jetzt für die anderen Leute in die Kamera. Das Bild blenden wir jetzt in den Podcast ein. Hier, fülle mal das Danke. Klischee und habe mir einen Energy Drink besorgt. Das ist kein Bier. Lame. Ja. Was genau trinkst du da? Strong Force, das ist von Aldi. Kostet 45 Cent die Dose. Das ist pures, ich mach dich kaputt in der Dose. Reste von Baileys mit Dosmas. Das ist der geilste Dosmas. Ja. Für jeden Cent, den das Ding gekostet hat, verkürzt sich dein Leben um eine Stunde. Das kann nicht sein, dann müsste ich bei dem Konsum, den ich hinter mir habe, mittlerweile tot sein. Vielleicht hättest du sonst unendlich lange gelebt. Ich bin tot, so ein bisschen innen drin. Ich wusste, dass ich bin innerlich tot. Ja, genau, ich bin innerlich tot, das ist so, ja, genau. Vorsicht, wir besitzen die Reste. Kleinste Violine der Welt. Spielt nur für dich. So, wo ist denn? Heute Abend sinkt für sie das Niveau. Ja. So, Schnaps weg. Prost. Nicht long schnacken, Kobi nacken. Das Niveau darf endlich wieder ficken sagen. Ja, zu. Das Niveau hat angerufen, es möchte endlich benutzt werden. Ihr könnt ja mal ein Thema ansprechen. Ich hätte da eins, was wahrscheinlich ganz kurz für uns ist, aber wir ja, alle sind ja wahrscheinlich, sind ja auch mit Videospielern spielen und die Filme dazu. Ihr seht wahrscheinlich für die meisten Videospielfilme nicht wirklich die Hoffnung, auch Assassin's Creed zum Beispiel, oder? Nee. Der Film geht mir so am Arsch vorbei, das glaubst du. Mir auch. Also ich hatte heute Hoffnung, nochmal was drüber gesehen und hab mir gedacht so. Ja, ich hatte auch eine kurze Zeit die Hoffnung, aber dann habe ich mehr Bilder gesehen und noch mehr vom Set und dann war es kaputt. Weißt du, worüber ich mich mehr freuen würde? Über einen zweiten Prince of Persia. Da würde ich mich mehr darüber freuen. Mit, wie hieß er nochmal? Jake Gyllenhaal? Ja, war ja. War der erste gut? Da würde ich mich viel mehr darüber freuen. War der gut? Ich habe den nicht gesehen, weil ich die Neuauffassung von. Also ich erinnere mich immer nur an Amiga 500, Prince of Persia, wo das noch so ein Side-Scroller? Ja, so ein Side-Scroller-Plattformer war. Und, ja, aber der erste Sense of Time war richtig, richtig gut. Ja? Okay. Der lief bei mir damals nicht, weil ich eine nicht unterstützte Grafikkarte eingebaut hatte. Also der erste 3D-Teil, der war bombig. Und danach haben wir Forgotten Sands nicht gespielt. Forgotten Sands habe ich nicht gespielt, weil die das falsch übersetzt haben. Forgotten Sands, vergessene Zeit. War das das, wo der einen roten Turban getragen hat, oder? Nee, das war doch der Teil, wo er sein zweites Ich irgendwie aus dem Sand da irgendwie gezogen hatte, sein böses Ich oder wie war das? Das war Prince of Persia Comic Sans. Das war was anderes. Nee, komm, die verwenden bloß Pyramid oder wie die Schrift da heißt. Ja, höchstwahrscheinlich. Nee, aber ich wollte so als Beispiel wählen, weil ich jetzt euch ein paar Neuigkeiten von einem anderen Videospielfilm mitbekommen. Oh, nämlich der Film zu Tetris. Da gibt's einen Film von. Wird es bald geben, der ist in der Mache. Und die Geschichte. Der Produzent Larry Kasanov hat gesagt, dass die Geschichte ist zu groß für nur einen Film. Die werden 3 Filme draus machen. Was heutzutage heißt, sie werden 2 Filme machen und den letzten zu 2 teilen. Da geht es um Blöcke, die sich ineinander stecken. Das ist quasi ein Videospielporno. Nur viel besser. Nein, das wird nicht passieren, aber wer weiß. Werden sie Adam Sandler rufen? Er wurde nicht von Uwe Boll produziert. Oh Gott! Low Blow gegen Uwe Boll haben wir schon seit irgendwie 5 Folgen nicht mehr gemacht. Ich habe einmal Postfilm geguckt. Das war der schrecklichste Film meines Lebens. Was? Das war einer der 2 guten, die er hat. Ja, Postel war einer von den wenigen guten. Einfach, weil Alter, ich fand den voll schrecklich. Ja, aber nee, das waren die guten. Nein, ich fand die Katze lustig. Die Katze als Schalldämpfer war schon geil. Ja, das ist Teil des Computerspiels. Also das war schon, ja, das weiß ich, aber das war auch schon geil umgesetzt. Ich weiß nicht, ich mochte das mit seiner fetten Frau. Ja, ich muss die feuchte Stelle suchen. Ja, hol das Mehl. Und der hatte auch noch so ein ekelhaftes Gesicht dabei, so richtig. Ja, das hatte ein paar gute Momente. Aber ja, das war so sein zweitbester Film und der Rest ist alles tief, tief drunter. Hat der nicht auch Alone in the Dark gemacht, den Film? Ja. Ja. Und Farscape oder was? Nee, fuck, nee, mit Til Schweiger, wie ist der? Far Cry. Far Cry, immer noch. Stimmt, Far Cry hat er auch gemacht. Nee, der hat auch einmal, da hatte ich irgendwie ein Video von ihm gesehen, wo er dann nur mit Schimpfwörtern um sich schmiss bei den ganzen Kritikern, die dann sagten so, entschuldige, deine Filme sind so ein bisschen scheiße. Und dann fing er nur noch die ganze Zeit an, dass das alles Arschlöcher seien und die gar keine richtige Ahnung von dem Business hätten. Der hat Kickstarter geflamed. Weil, ja, stimmt, kein Geld, ich hab keine Ahnung. Ja, Til Schweiger beschwert sich. Also bitte, Herr Boll. Er seine Freunde in seinen Film. Til Schweiger versteht man doch gar nicht, wenn er sich beschwert. Und kassiert auch noch Filmförderpreise dafür. Und nimmt echten Künstlern das Geld weg. Das ist eigentlich eine Schweinerei. Ja, das will ich auch nicht sagen, ne? Kann es sein, dass Til Schweiger der deutsche Adam Sandler ist? Nick Schiller! Nein. Nein. Oh, shit. Nein, selbst Adam Sandler kann mehr als Til Schweiger. Nee, aber die Sache ist, er kann auch besser reden. Die frühen Filme von Til Schweiger, da sind ja ein paar gute drunter. Und das ist so, warte, ja, die modernen neuen sind nicht so gut von dem, aber da waren ein paar, die ich mochte. Da konnte er auch noch vernünftig reden. Es liegt daran, dass er einfach nur Honig im Kopf hat. Also Eisbären, ja. Bewegter Mann, keine Ahnung. Knocking on Heaven's Door. Der war, ja. Deswegen, Knocking on Heaven's Door, der Eisbär und der bewegte Mann, je nachdem, wie man sieht. Manta Manta. Hm. Stimmt, auch wenn da ist nicht unbedingt die Hauptrolle von ihm so. Ich mochte ihn auch noch in Driven. Da spielt er wenigstens einen Charakter, den er nachvollziehen kann, denn er ist ziemlich dämlich. Ist doch super. Ja, ich verstehe mich. Ach Moment, ich soll gar nicht mehr spielen. Verdammt. Wir machen jetzt noch eine halbe Stunde so weiter, bevor wir merken, dass wir gerade eine halbe Stunde damit verschwendet haben, uns über Til Schweiger lustig zu machen. Und Uwe Boll. Man kann auch mit unwichtigeren Sachen seine Zeit verschwenden. Nein, eigentlich nicht. Aber sonst nur noch kurz zurück zum Tetris halt der Film. Habt ihr vielleicht so Prognosen, die ihr machen möchtet über die Geschichte? Weil es könnte wirklich alles in den Film vorkommen. Und der lange Block wird sehr groß rauskommen. Wenn es groß Film werden soll wie Pixels hier über Pac-Man, dann schon wieder Adam Sandler. Das ist der Film ist eine pure Beleidigung. Hören wir bitte auf damit. Ich habe ihn nicht gesehen. Er ist auch nicht schlecht dran, dass er gut wird. Ich habe ihn nicht gesehen. Überhaupt gehen? Er wird sehr stupide, sehr stereotypisch und wird alle Leute, die jemals Tetris gespielt haben, ins Mark beleidigen. Oder bis aufs Mark. Schafft er es dann überhaupt in die Kinos? Ja, wird er. Genau wie Assassin's Creed. Alle werden auch so wie beim Warcraft-Film. Oh, also vor dem Warcraft-Film. Boah, voll geil. Film. Assassin's Creed. Oh, ich muss Geld ausgeben. Und dann, oh ja, irgendwie. Nee. Hat sich das Problem nicht ist, gelohnt, so. Have my money. Heutzutage können Filme in Europa und Amerika bomben wie sonst was. Aber solange China das anguckt, ja, super. Machst einen Riesenprofit. Machen wir noch 3 Filme davon. Ja. So ist es mit Warcraft passiert. Ja. Wenn er 600.000 ich warte ja noch auf den League of Legends Film. Den wird es bestimmt auch irgendwann mal geben. Was gibt's denn noch für Franchises hier? Oh, ich hätte gerne einen Bioshock-Film, das wäre geil. Das Thema hatten wir schon, ne? Unsere Top 3, was wir gerne als Film sehen wollen würden. Also Drehbuch wird geschrieben. Goat Simulator. Ich will einen Goat Simulator Film sehen. Scheiße, den will ich mir auch angucken, glaube ich. Mit allen Expansion Packs. Oh, das würde so gruselig aussehen, wenn das wie eine echte Ziege allein die 15-Minuten-Szene, wie die Ziege mit einer 5,20 Meter langen Zunge irgendwo an einem Helikopter hängt und einfach mitfliegt. Nein, oder dieser Ball aus Schmerz, der sich bildet, wenn du die ganze Leute dann einsaugst und eine rollst. Der Film muss dann aber auch genauso laggen wie mein PC, wenn du dann so 5 Millionen Objekte angesammelt hast. Das wäre so geil. Oder diese Teufelsziege, die ist auch total geil. Und ein Portal-Film. Ein Portal-Film würde ich mir sofort reinziehen. Portal ist der beste Film. Das Coole ist, dass er auch Deadmau5 dann als einen Gastauftritt hat und der dann ja weggekickt wird. Vom Portal 2 könnte ich denken. In Goat Simulator. Ha? Ich wollte gerade Goat Space sagen. What the fuck? Also es Portal 2 Space Film. Also Space Erweiterung. Portal 2 Film könnte es geben, aber Portal 1 ist die Sache, sie redet nicht. Und wenn du nicht einen Charakter hast, der was redet, würde das wahrscheinlich nicht. Das hat noch nie einen Film aufgehalten. Ja, Portal 2 wäre schon geiler, weil da GLaDOS nachher dann, wenn die in der Kartoffel drin ist und so, das ist schon ziemlich cool. Ja, oder vor Wheatley und so. Der ist auch geil. Und Cave Johnson. Also ich würde auf jeden Fall. Ey, komm, es gibt für Goat Simulator gibt's Goat Z, Waste of Space und Payday. Also wir sind zwei Spiele weiter und du redest immer noch von Goat Simulator. Ja, und jetzt? Hast du ein Problem damit? Nein, ich möchte nach wie vor einen guten Splinter Cell Film. Nein, also ich würde mir auf jeden Fall einen Portal 2 Film angucken, Goat Simulator und was hatte ich noch gesagt? Bioshock. Die drei würde ich mir angucken. Ich würde mir gerne Cat Simulator angucken. Cat Simulator? Der sehe ich jetzt zum ersten Mal gerade. Ach, das Ding. Ich hab gar nichts verstanden. Ich auch nicht. Dein Roboter kam wieder durch. Ja, hör mal auf, die vordersten Sachen. Cat Simulator. Sieht ziemlich nice aus. Stimmt, ja. Kostet so 4,99. Oh, ich hab auch ein gutes Thema. Ja, ich hab ein gutes Thema. Mhm. Evolve ist jetzt free to play. Was haltet ihr davon? Nichts. Das Spiel wird kurz wieder aufleben und danach noch tiefer untergehen. Ich hab's mir jetzt runtergeladen, um es mal auszutesten. Ich wollte nie Geld für ausgeben, weil ich schon von Anfang an gesagt habe, das wird eh nur kaufen. Ist das wieder dieses 4 gegen 1 und der eine ist so ein übermächtiges Ding? Dead by Daylight ist richtig geil. Dead by Daylight ist richtig geil. Ich kann den ganzen Genre nichts mehr abgefinden. Die ersten 1-2 Titel, die rauskamen, dachte ich so, ja, das ist eine coole Idee. Einer spielt irgendeinen Übergegner und die anderen müssen koopmäßig versuchen, den zu besiegen. Aber mittlerweile haben wir da wieder so viel Scheiße von. Ja, nee, den Killer haben sie jetzt auch schon ein bisschen genervt gehabt bei Dead by Daylight. Ja, ich hatte mal. Also ich finde das schon ziemlich cool. Weg. Ich war in der Beta, aber mein PC war zu schlecht. Da habe ich noch nie ein Spiel zum Starten gekriegt gehabt. Ich hab voll den Lame-PC und bei mir läuft das auch. Hast du mehr als 4 Gramm? Wenn ein Computer ein Pferd wäre, dann müsste man sie erschießen. Mehr als 4 Gramm? Ja, ich hab 16. Oh, ich hab 60 Gramm, aber ich hab voll den Lame-PC. glaub mir, dein PC ist näher an meinem als an seinem. Glaub es mir. Ha, Bitch! Deswegen. Ja, habt Mitleid. Wenn ihr haufenweise RAM und Computerteile habt, schickt das bitte an knack.net. Schickt es per Mail. Ja, per Mail! Wir schicken Fotos. Ich kann's nicht in eine ZIP-Datei packen, ist das schlimm? Ich hab meine Kracker gescannt, extra. Hier hast du unentpackten und ungeparkten RAM. Hier, bitteschön. Ich hatte keinen Bock, das zu piepen zu müssen. Ich hab's extrahiert. Ey, wie viel musstest du runterladen für Die schicken uns als Pakete. Als ZIP-Datei. Ich würde jetzt raten 14, wenn ich mir so angucke, dass die schon 19 GB Speicher haben fast wollen. Fast 20. Was, 20? Ach du Scheiße. Ja. Okay, fuck it. Also ich kann mich erinnern, als das frisch rauskam, dass ich so richtig gespannt war da in die Richtung davon. Aber dann war da so ein bisschen dieses Terz ja damit, dass Leute, die da mehr bezahlt haben, automatisch alles freigeschaltet hatten am Tag 1. Ja, total affig, oder? Und dann der Terz. Vorbesteller hatten ein ziemlich übermächtiges Monster schon, den Goliath, haben nur die Pre-Order-Leute bekommen. Ja, und dann ist das einfach sofort von der Erde verschwunden. Und ich habe letztens von Marek gehört, dass er meinte, dass jetzt irgendwie gegen Ende da irgendwie nur noch 100 Leute pro Tag auf dem Server waren oder so. Danke, das war ich. Du warst das? Ups. Ja. In den letzten 3 Wochen bis 3 Monaten im Schnitt nur noch so 100 Leute am Tag. Hm. Was schon ziemlich traurig ist für einen Titel, der bei Launch oder so, ich glaube, 70 € gekostet hat. Ja, also, das ist schon echt ekelhaft. Ja, wie lange war das jetzt her? Februar 2015 ist Veröffentlichung laut Steam. Haut! Ja. Knapp über ein Jahr und schon tot. Warte mal, hier, wo ist es da? Also jetzt heißt es ja Evolve Stage 2. Das ist das Risiko bei Online-Only-Games. Starbound hat es endlich aus dem Early Access geschafft. Oh, wie nett. Endlich mal. Seit Release war irgendwie 2013 oder so und jetzt haben sie sich mal aus dem Early Access rausgeholt. Holy fuck. Ich mag das Spiel, aber die Entwickler, in die habe ich kein Vertrauen mehr mittlerweile. Warum nicht? Also ich fand Stardew Valley zum Beispiel fand ich auch ganz gut. Das ist ja auch von Chucklefish. Ich hatte bloß, Stardew Valley hatte ich neulich gespielt, aber ich hatte das davor, wie war das nochmal, das sehr kleine Pixelige, wo du diese Leute steuerst mit, fuck. Wie heißt nochmal das, der Pixelige, wo du, wo du diese Angriffswelle und lauter Items und so weiter hast? Eine Pixelige, weißt du, der also, aus Pixel besteht. Die hatten ziemlich, also viel Games, die sehr lange in Early Access drin bleiben und du einfach nicht das Gefühl hast, dass irgendwas daran geändert wird. Und das dann auch, es ist die pickligste, simpleste Scheiße, aber irgendwie viel Gekram reicht nicht. Zum Thema Evolve gerade, die Spielerzahlen sind seit Free-to-Play-Start um 9000% gestiegen. Also ich habe hier von Chucklefish habe ich Risk of Rain, Halfway, Risk of Rain, Stellaria, Risk of Wonderless Adventures. Ja, stimmt, das Risk of auch Risk of Rain, oh nein! Deswegen ist es, das ist auch ein witziges Spiel, aber... Aber es sind so Leute, ich habe das Gefühl, dass sie Probleme haben, was richtig fertig zu machen, auf schnell und ordentlich. Vielleicht ist es jetzt besser, vielleicht ist es bloß meine veralterte Ansicht, aber so war das, als ich das letzte Mal... Ja gut, wobei Stardew Valley wurde dann von dem einen entwickelt und dann irgendwie von Chucklefish mitgepublished oder sowas. Irgendwie sowas war das, ne? Keine Ahnung. Stardew Valley wollte ich auch nochmal probieren, war dann aber im Sale nicht günstig genug für meinen Geschmack. Aber ich muss sagen, es ist Lagen. Ja, aber es ist Harvest Moon. Ich liebe Harvest Moon. Ja, Harvest Moon ist geil, aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie fehlt mir da was. Also ich hab's ja angetestet und alles, aber mir fehlt da irgendwas. Irgendwas. Ich weiß nicht was, aber irgendwas. Mir fehlt diese Option, die Bürste zu verwenden und auszusehen, als ob ich die Kühe ficken würde. Als ob ich die Kühe würde. Die Küken. Als ob ich hab das damals auf den DS gespielt. Monster würdest die Küken. Dann konntest du immer, auf dem DS konntest du immer die Kühe dann so bürsten. Mit einer Stahlbürste. Nein, mit einem Stift, aber es sah dann aus wie eine Bürste. Oh, okay. Und dann machte sie immer ganz freudig Mu und hat Herzchen überall. Na, nee, für den Super Nintendo war es halt, du machst, wenn du bürstest, so eine sonst was Animation, wo du mit der Hüfte nach vorne und hinten. Und wenn du da passend standest. Sie wurde durchgebürstet. Boom, chicka, baua. Boom, chicka, baua. Blalala. Ich muss immer noch Outlast spielen, ich trau mich nicht. Ich hab's noch nicht mal installiert. Pussy. Das ist wirklich feige. Nicht mal installiert. Ich bin lass selbst das Installationsmenü ist zu gruselig. Bitte lasst mich. Hey, ich kann's verstehen. Ich, Siehste, Christian. Manche Arten von Horror, da bleibe ich fern. Ich weiß nicht, ist okay, The Ring oder so. Zum Beispiel der Blick in den Spiegel. Damit du es nicht installieren musst, so, ich hole jetzt meinen alten Speicherstand, ich versuche meinen alten Speicherstand wieder aufzuholen und spiele ab da weiter. Dann kannst du schon mal anfangen, das LP zu gucken. Nein. War das nein, nicht der Super Kopierte? Ich lass mich nicht spoilern. Bitte? Pass auf, ich werde es jetzt in dieser Folge, in diesem Podcast werde ich es jetzt installieren. Hm. Ja, ich möchte bitte gerne den fertigen Installationsstatus nach dem Podcast sehen. Ja. Ich kenne deine Leitung, das ist machbar. Wir müssen bloß länger labern. Ja, wow, geil. Ist das wirklich jetzt? Kannst du mich mal so pick mal so? Ja, nein, da weiter rechts. Nein, nicht picture in picture. Überhaupt nicht egoman, so Kamera auf mich bitte. Danke. Das würde auch nicht funktionieren. Sie müsste auf sich selbst, damit es picture in picture ist. Ich möchte nur mich sehen. Du siehst auch, immer nur dich selbst. Sven, stell dir doch einfach statt einen Monitor einen Spiegel dahin. Habe ich doch hier. Direkt hier drüber. Okay. Okay. Willst du sehen? Okay. Nein, danke. Ich glaube dir auch so, dass du... Ich hab sogar hier einen Pocket-Spiegel. Nein, aber danke. Muss reichen. Hey, nicht obszön werden. Oder das schön erklären, weil wir wollen ja auch für die das bloß hören können, mitbekommen, was da passiert. Also, nein, dann wird's wirklich obszön. Ich glaube, Pocket-Spiegel muss man jetzt nicht erklären. So Mittelfinger irgendwo aus dem T-Shirt zaubern. Das ist jetzt... Nee. Obwohl okay. Wir niveau schon so tief unten sind, ich hatte ein interessantes anderes Thema. Es war einfach bloß was Schönes, was passiert ist in einem Supermarkt. Bitte nicht, bitte erzähl's nicht! Nein, nein, nie! Nee, nee. Erzähl weiter. Was? Es gibt ja doch im Supermarkt, auch bei uns schon, diese, wo man selber kassieren muss. SB-Kassen. Oh, ja, halt. Dinger. So, ja, und scheinbar in einem Supermarkt, natürlich, wo ich ja meine meisten Dudes hinkriege, da wäre gerade einer könntest du mir helfen? Ich bräuchte Hilfe hierbei. Gerufen, während er dabei war. Und hatte versucht, seinen Schwanz zu scannen. Ja, also er hatte seinen Penis rausgeholt. Können Sie mir mal jemand helfen? Diese Überleitung war dann ganz schrecklich zu diesem Thema. Hey, Niveau und noch weniger etwas Niveau. Sehr Schönes, das passiert ist. Ja. Der Tag, in dem ich den gesamten Podcast über nur den Kopf geschüttelt habe. Also es war der 31-jährige Christian Fischer. Warte, dafür gebe ich dir eine virtuelle High-Five. Dann ist der Kerl weggelaufen. Ich gebe den virtuellen Face-Perm. Dann ist der Kerl weggelaufen. Aber später wieder zum Supermarkt zurückgegangen, weil er halt einkaufen muss, weil es sein Supermarkt ist. Mhm. Und wurde dann geschnappt. Hat er wieder seinen Schwengel rausgeholt? Nee, aber du machst halt einmal warum würdest du in dem Supermarkt, wo du regelmäßig einkaufen musst, die Scheiße machen? Vielleicht kriegt er Geld dafür. Was haben die Leute, die da... Wenn ich einen Tag einen Schwengel hätte, ich würde damit nur durch die Gegend rotieren. Nur. Ich würde nichts anderes mehr machen, als die ganze Zeit Schwengel. Es würde, glaube ich, nicht lange dauern, dann landest du ein bisschen hast und dann hast du da nicht mehr viel von. Der bleibt ja dran. Schwengel. Ja, ich glaube nicht, dass sie mir jetzt den Schwengel abschneiden würden, nur weil ich ins Gefängnis bin. Nee, aber du sitzt dann den Tag über im Knast so und dann... Dann schwengel ich halt für mich alleine. Oh, das wäre so toll, wenn das noch eine Kasse wäre. Dann stört das keinen. Wenn das noch eine Kasse wäre, wo noch so eine Waage drin ist, damit man halt, weiß das, Früchte oder so an der Kasse erst wiegt und dann so... Fleischpeitsche. Gurken, Auberginen. Ja, und dann kommt so der Typ aus der Gemüseabteilung und kommt dann hier mit dem komischen Kassenprinter und haut das Ding einmal drüber. Das Schlimme ist, bei Rewe... 30% runtergesetzt. Bei Rewe gibt es wirklich diese Fleischpeitschen. Und jetzt kann ich die nie wieder kaufen. Ist wahrscheinlich gesünder. Oh Mann. Ich mochte meine Fleischpeitschen. Ich auch. Chiba, das ist so das Problem damit. Ich dachte, hast doch wahrscheinlich gegen das Original nicht solche Abneigungen. Okay, und haben Sie jetzt... Aber ich würde am Original nicht rumkauen. Haben Sie erklärt, warum der Typ das gemacht hat, in dem Laden, in dem man fast täglich einkaufen muss? Oder wöchentlich? Nö, das stand nicht dabei. Es stand nur dabei, dass er festgenommen wurde dann natürlich. Der Kerl oder nur sein Penis? Wir sind verhaftet. Wir haben extra kleine Handschellen. Ich hab doch gar nichts damit zu tun. Das war seine Idee. I'm an innocent bystander. Nein, das war seine Idee. Oh, fuck. Das hat mich... Es gab bei Wanted, dem Comic, da gab's einen Kerl, der wirklich so ein nachgemachter Batman-Bösewicht war. Der hieß, glaube ich, dann Dickhead oder so. Und der hatte, seinen Schwanz war eine böse Persönlichkeit und hat ihm Sachen vorgeschrieben. Oh Gott. Ernsthaft? Okay. Ach ja, Wanted. Hey, der Comic ist so viel besser als der Film. Ja. Habt ihr Deadpool geguckt? Ja. Yeah. Der war geil, oder? Ja. Yeah. Also. Heute Nacht besorg es mir selber. Ich hab bloß ein Problem damit Trump-Hand? Gehabt, der Film war ein bisschen zu normal. Hä? Der war, also ich hab bloß, ich hab ihn richtig gemocht und so, aber es war halt ein bisschen zu normal. Deadpool hätte noch abgedrehter sein können. Ja, ich fand's ein bisschen schade mit der vierten Wand, dass das so wenig vorkommt und halt mit seinen schizophrenen Persönlichkeiten, dass das so wenig rauskam. Ja, das wäre cool gewesen. Punkt. Ich habe viel mehr Gedanken und Sprechblasen in unterschiedlichen Farbtönen erwartet. Boah. Ja, das hört total. Und ich fand es ein bisschen schade, wie sie so gezwungenermaßen diese X-Men jetzt noch reingebracht haben, die in den ganzen anderen Filmen kaum bis gar nicht vorkamen. Das bisschen, was da war, fand ich okay. So, und das hat mir so gar nicht gefallen. Ich meine, Deadpool hat es selber gesagt. Hat das Studio nicht genug Geld, weil immer nur ihr beide jetzt auftaucht? Ja. So, die hätte man weglassen können, komplett. Die haben, weiß ich nicht, für mich hat die ja nichts zu suchen gehabt. Die haben mir den Film wirklich ein bisschen kaputt gemacht. Ja, der Silberne war scheiße. Und das blöde Teenie-Ding, kennst du den Namen von. Ja, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass die ganze Vorstory auch gar nicht so rauskam irgendwie. Die war zwar da, aber irgendwie so, ich fand das auch mit Francis irgendwie, fand ich das ein bisschen zu lasch irgendwie, keine Ahnung. Das hätte ich auch noch ein bisschen ups. Raus hier noch eine. Aber der ist ja mit uns auch einer der langweiligsten Charaktere, die sie sich teilweise hätten aussuchen können. Ja, das stimmt. So, wow, oh cool, der Typ, der da in der Dings mitgearbeitet hat. In der Facility, ja. Die hätten einfach irgendwas mit, die müssten so einen Film mit Wolverine machen. Deadpool vs. Wolverine oder so. Das wäre cool. Ja. Das wäre toll. Aber mein Problem war bloß, weil so, das ist so ein Standardfilm eigentlich gewesen, so, ja? Du hast so Hintergrund, Veränderung zu sonst was, Stress, oh, Bösewicht hat die Freundin geholt, wir besiegen Bowser, wir essen Kuchen. Ja, das ist der Standard, das Standard Superheldenform, die Standard Superheldenformel, bevor sie diese ganzen Crossover-Sachen gemacht haben. Ja, deswegen, es war halt ein bisschen zu normal, aber es war dann trotzdem gut und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte die After-Credit-Szene nicht wirklich erkannt als das, was sie war. Und darum kriegst du auch keinen. Also, dass sie jetzt auf Ferris Buellers zurückging, hatte ich nicht mitbekommen sofort. Hey, ich fand das ein und am besten. Ich habe riesige Lücken in meiner Filmgrundbildung, deshalb machen wir ja das mit den 250 besten Filmen, die wir uns angucken. Zum Beispiel. Ist das schon so weit? Nee, wir haben noch Zeit. Wir hatten alle noch ein gutes Thema. Ich habe was sehr Lustiges, und zwar in Dallas hat es vor kurzem während eines Protestes eine Schießerei gegeben durch einen Sniper. Man ist nicht, ich glaube, ich habe nicht nur einer gelesen. Ich meine, es waren mehrere. Ding ist, zum allerersten Mal haben sie einen Roboter eingesetzt, um einen Menschen zu töten. Nämlich einen Bombenroboter. Den sie in den Unterschlupf des Snipers dann quasi per Fernsteuerung reingelenkt haben, um ihn dann dort zu detonieren. Ist das nicht super? Das ist ziemlich assi, ja. Die Polizei benutzt einen Roboter, um in Dallas jemanden zu töten. Wäre das jetzt in Detroit passiert, hätte ich gesagt, wir hätten endlich Robocop. Den allerersten, aber leider nein. Es war Dallas. Aber trotzdem, sehr schick. Wie die Polizei meinte doch, Roboter würden für alles Mögliche zur Bombenentschärfung und so eingesetzt, aber zum allerersten Mal wirklich gezielt, um ein menschliches Leben zu beenden. Das ist so eine schlechte Idee und das ist erstmal, warte, Drohnen sind also dann deshalb nicht roboterartig. Drohne taucht hier in dem, oh doch, da, Drohne haben sie es. Nee, deshalb, Drohnen sind doch eher die ersten Roboter, die gezielt haufenweise Menschen umbringen. Wir reden hier von einer Bombe. Ein Bombenroboter. Der Roboter ist eigentlich nur gefahren und danach explodiert. Ja, aber das ist so eine dumme Idee, weil wenn es bloß wäre, ein Kerl ist ein verdammter Scharfschütze und der ist verschanzt in einer Position, würden normalerweise die Polizisten eine Granate dort reinwerfen. Naja, wenn er sich verschanzt, ja, wie? Ja, vor allem hat ein Roboter auch einfach gar keine keinerlei ethische Grundkenntnisse oder sonstiges. Der also ich bin sicher, der war ferngesteuert. Ja, der war ferngesteuert. Also, ja, ein Mensch hat den da reingelenkt. Und hat danach auch so ein Knöpfchen gedrückt. Aber trotzdem ist die Hemmschwelle dann ja geringer, auch wenn ein Mensch diesen Roboter dann da hinschickt. Wenn du selber als Mensch in sowas reingehen musst und die Menschen Auge in Auge erschießen musst, ist es immer noch was anderes, wenn du sagst so, der Roboter macht das. Gesehen, die Drohnen, also die Schützen, die im Krieg Drohnen verwenden, um Ziele zu töten, haben psychologisch fast mehr Probleme abbekommen als bloß Soldaten, die selber halt dort reingehen, um zu schießen. Also es belastet die Menschen doch schon mehr. Es ist so selten, wie es klingt. Kriegen die auch diese, dann kriegen die aber bestimmt nicht dieses posttraumatische Belastungssyndrom. Also so wahrscheinlich. Also ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, dass die dann sich denken so, oh Gott, was da alles passiert und so, wenn du dann nur auf so einen blöden Knopf drücken musst. Also es ist wahrscheinlich trotzdem weniger, weil Leute, die einfach bloß denken, das ist ein Computerspiel oder sonst was und menschliches Leben, wenn ich da nicht selber bin, die lässt man doch erst gar nicht an sowas ran. Ja, die haben auch eine ganze Zeit lang, weiß ich noch, das ist aber glaube ich schon 2-3 Jahre her, wollten die irgendwie auch wirklich Computerspieler dafür nehmen, dass sie dann an diesen Drohnen sitzen und zielen, weil die halt so gut schießen können. Ja, ist wirklich so. Ja, so wie es diese Urban Legend gab, dass ja Soldatentraining immer Metroid irgendwie mit einschließt. Die haben Xbox-Controller. Die haben Xbox-Controller. Und das sind die besten Controller. Nein, ja, schön. Ich wäre unsicher. Ich wäre richtig unsicher, dass das der gut ist. Haben. Weil die hatten auch scheiß Gewehre im Vietnamkrieg. Vielleicht hat Windows bezahlt, dass die nehmen. Also die hatten auch scheiß Gewehre im Vietnamkrieg. Also vielleicht war es auch einfach bloß, hier kriegst du 1 Million Euro, nimmt unsere Controller. Dollar, ups, tut mir leid. Meine Schokolade ist geschmolzen. Topf. Verdammte diese Sonne! Ganze Tüte ist, diese ganze Tüte ist geschmolzen und es war mal Eiskonfekt. Und jetzt ist das so manchmal. Jetzt ist es kaum. Jetzt ist es ein großes Paket Eiskonfekt. Eiskonfekt auch noch. Jetzt bin ich unglücklich. Nee, aber dieses. Ich hatte auch eine Kritik daran mitbekommen mit den Robotern, mit den Bomben, weil was einfach dies ist. Roboter wurden vorher auch verwendet von anderen Sachen, um Leute vom Selbstmord abzuhalten oder sonst was. Ja, Kommunikation oder so etwas zu bringen. Andere Arten. Oder halt einfach bloß bei Geiselnahmen Austausch sicher vonstatten zu bringen, ja? Aber wenn die jetzt den Präzedenzfall gesetzt haben, vielleicht schicken die einen Arschloch mit einer Granate oder einer Bombe rein, kann man sich den Dingern nicht mehr sicher sein. Das heißt, sie haben jetzt vielleicht den Tag gewonnen mit der Situation, aber es war ein Kerl, der in eine Ecke eingeschlossen war und keinen Rückzug hatte und nicht fliehen konnte, dass sie den Roboter hingeschickt haben. Das hätten die auch anders lösen können. Ja, vor allem, wer ist dann haftbar zu machen? Ist dann der Kerl haftbar zu machen, der diese Drohne gesteuert hat? Oder derjenige, der dem Kerl den Auftrag gegeben hat? Oder? Ja, okay. Ich glaube, rein theoretisch, der den Auftrag gegeben hat. Weil das ist halt diese Chain of Command, wenn du Befehle gibst. Ja, und der sagt dann nachher, wir wussten nicht, dass die Drohne die und die Funktion hatte. Wir wissen nicht, was der da alles reingebaut hat. Ich wusste nicht, dass der riesige Sprengsatz vorne dran eventuell hochgehen könnte. Also ich weiß auch nicht, wie das aussah. Ich erwarte einfach bloß, das war so ein Roboterarm mit einer Granate dran. Ich wusste nicht, dass Granaten hochgehen können. Das wusste ich nicht. Am besten noch in so einem Butler-Outfit so. Oh. Hier. Das wär's noch. Good day, sir. Man, you look jolly good. Quite riveting. I'm an explosive. Do you know the second law of robotics? Your face, bitch. Jetzt zieht er nur so den Stift und dann so, goodbye, motherfucker. Oder wie bei Worms da, bei Worms immer, Granate! Judas! Großer Vogel, bitte kommen. Ja. Oh, ich mochte immer die Rastas. Super. Ich mochte die alte Oma am meisten, diese Mecker-Oma mit ihrem Schwanz. Das war geil. Oder wenn du ein Arschloch bist, der Esel. Das Frettchen immer super. Und die Bananen. Oh, und die heilige Granate. Oh, ja. Halleluja. Erdbeben. Weil, lauter Löcher sind auf der Map verteilt. Alle weg. Und das Schlimmste war, wenn die wirklich an der Kante irgendwie dann hingehüpft sind und du bist einfach nur wie der letzte Penner hingegangen. Puh! Hast sie runtergestupst. Das war das Mieseste, was du machen konntest. Homerun erzielen mit dem Baseballschläger. Nein, ich fand das Stupsen fand ich immer am ekelhaftesten. Immer am widerlichsten. Weil das so feige ist. Ja, das ist so ekelhaft. Ich hab mich immer aufgeregt. Ja, lieber hast du das mich immer aufgeregt, wenn Kamikaze machen. Ich hab einmal einen angeblichen Worms Enthusiasten getroffen, mit dem ich dann das nur zocken wollte. Und der hat sich dann als Arschloch entpuppt und hat einfach, das war damals noch zu Local-Zeiten, wo wir halt vor der PS1 saßen. Und der hat einfach den Controller nicht aus der Hand gegeben und hat einfach meine Runden weggedrückt. Boah! Also, ja, ich hab den danach auch nicht wiedergesehen. Das hat die Freundschaft zerstört. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Also mit Unmenschen wollte ich nicht, mit dem wollte ich nichts mehr zu tun haben danach. Das hat die Freundschaft zerstört. Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Solche Arschlöcher. Ja. Habt ihr euch eigentlich beschäftigt mit den ganzen, wie, wo es ja dorthin geführt hat? Mal so Richtung Black Lives Matter und so. Ach so, ich habe das Video gesehen auf also einen Mitschnitt von Facebook von dem einen Kerl, der dann erschossen wurde, der unten am Wagen liegt. Ja. Und der andere Kerl, der dann im Wagen sitzt und seine Freundin dann die Kamera dahin hält. Da habe ich mir auch nur gedacht so, ja, ist schlimm, dass es passiert, aber eigentlich möchte ich das nicht so gerne sehen. Bei mir war es was Ähnliches. Ich habe halt ein paar Leute so, die ich den News folge, die das aufarbeiten und die hatten dann auch, also es war ein Livestream und die hatten das mit Vorwarnung reingehalten. Mhm. Aber ich habe an dem schlechten Moment reingeschaltet, dass ich ohne Vorwarnung da mitkam. Also und das ist krass, ja. Was gibt's da auch das Intro? Nein, ich war halt zu spät dran. Ich konnte die Videosequenz wegdrücken. Nee, YouTube Live, ich konnte nicht auf Anfang drücken und von Anfang gucken. Nee, das geht dann mittendrin rein. Nein, das krasseste, was ich fand, was dann, also der eine Kerl, der da erschossen wurde, der halt vor dem Auto dann war, der irgendwie dann, der war halt irgendwie ein Straftäter und der sollte sich dann auf den Boden legen und hat sich dann allerdings auch auf den Boden gelegt und die haben trotzdem auf den eingeschossen. Und sind dann hinterrücks dann nachher noch hin und haben ihm dann noch die Waffe irgendwie aus dem Pocket geholt und so eine Scheiße, wo ich mir auch denke, so Alter. Und es ist jedes Mal, oh, meine Kamera ist mir runtergefallen. Das Material, das ist kaputt, tut mir leid, wir haben nichts. Naja, aber Leute mit Handys haben das aufgezeichnet. Oh, Scheiße. Ja, keine Ahnung, dann hast du noch diese ganzen Idioten auf Facebook, die Polizei macht nur ihren Job. So, ich glaube nicht, dass es der Job der Polizei ist, jeden schwarzen Mitbürger umzubringen. Ich habe mal die Zahlen angeguckt. Schon. Ich hatte mitbekommen, die haben dieses Jahr schon 150 Leute umgebracht. Das heißt 300 im Jahr und die haben, Amerika hat 300 Millionen Bürger, Deutschland hat 80 Millionen Bürger. Wie viel hatten wir im letzten Jahr Tode durch Polizisten? Null? Nein, mehr. Ja, vor allem, ich glaube, 15? 7. Ich beschäftige mich nicht so viel mit Toten. 7. 7 und das war Überdurchschnitt. Oh, krass. Ja, was ich jetzt auch letztens nochmal gehört hatte, ist von dem einen Kerl, der irgendwie unter Marihuana gefahren ist und den hat die Polizei dann zu Tode getasert. Der hat 15 Mal auf den eingetasert oder so. Total krass. Ich habe das Video dann auch gesehen. Das war echt übel. Und hat den nachher noch bewusstlos dann durch die Gegend geschliffen. Also es muss, man muss richtig dankbar sein, in Deutschland zu sein, wo man nicht einfach Angst haben muss vor der Polizei. Jetzt schreien sie nach noch lascheren Waffengesetzen, damit sich auch jeder gegen diese Waffen verteidigen kann. Wenn aber nicht jeder Idiot eine Waffe kriegen würde, müsste man sich dagegen auch nicht verteidigen, aber das verstehen diese Leute nicht. Der Amerikaner ist zu stolz darauf, dass es mehr Bürger mit Waffen gibt als Leute mit Abschluss. Wenn ich mir in einem Supermarkt, wo ich auch mein Brot und meinen Aufschnitt kaufe, eine Waffe kaufen kann, würde in meinem Land irgendwas falsch laufen. Ich möchte nicht gerne eine Shotgun neben den Süßigkeiten für Kinder stehen haben. Ein schlimmerer Fall ist dieses Film. Ach, stimmt. Das ist, die haben ja Ü-Eier in Amerika gebannt. Die haben Ü-Eier verboten! Ja, aber da kann man sich einen kleinen Teil verschlucken. Das ist geil. Pass auf, in dem Punkt, wo so normalerweise in einem Einkaufsregal die Quengelware ist, halt Süßigkeiten und Ü-Eier und so, da haben sie jetzt Regale aufgestellt für diese Firma My First Rifle, die Waffen für Kinder produziert. Vor allem die Begründung, warum Kinder Überraschungsei überhaupt verboten sind, ist total geil. Weil Schokolade und Spielzeug ineinander irgendwie die Psyche von Kindern kaputt machen würde. Dass das psychisch irgendwie total den Knacks dann bei den Kindern geben würde. Echt? Ich hatte gedacht, das war einfach Roll-Credits. Ich dachte, es war, damit man sich nicht verschluckt, wenn Spielzeug in Essen ist. Nein. Naja, nee, die sind das ja gewohnt. Ohne kauen, einfach alles in den Rachen zu stopfen, wie Vögel. Weil ein Kind auch bestimmt dazu in der Lage ist, ich weiß nicht, okay, ich rede jetzt von so Fünfjährigen. Sind Fünfjährige dazu in der Lage, ein komplettes Ü-Ei direkt sich in den Mund zu stopfen? Nein. Warte mal. Das ist der Grund, warum die Ü-Eier jetzt bei uns Löcher haben. Damit die dadurch atmen können. Nur an der Schokolade zu ersticken. Ich weiß nicht, kann ein Erwachsener das? Ich glaube nämlich auch, also ein Erwachsener das nicht. Ich krieg das erst recht nicht. Tracheostoma für Arme. Ganz einfach. Dafür dann habt ihr dort den mitgelieferten Kugelschreiber, den ihr hier reinhaut und dann geht das. Weißt du, demnächst wir haben ja mittlerweile auch schon diese Eier, die du so auseinanderbrechen kannst. In der einen Seite hast du Joghurt und in der anderen dann so das Billo-Spielzeug. Das ist kein Joghurt, das ist Schokolade. Wozu gibt's dann den Löffel dazu? Damit du diese Schokokugeln da raushebeln kannst, weil das Zeug immer so hart ist, wenn das im Kühlschrank ist. Und das musst du wirklich hebeln. Das ist so ekelhaft. Ich hasse Kinderjoy. Okay. Kinderjoy ist scheiße. Kinderjoy ist mega scheiße. Oder dieses Ü-Eier für Jungs und Ü-Eier für Mädchen, das Getränk. Boah, voll der Dreck. Ja, da denkst du, da fasst du dir doch an den Kopf. Das war doch eigentlich das Vorzeigeprodukt für Unisex schlechthin. Und dann es haben gibt auch, es gibt auch übrigens Pombeeren für Jungs und Pombeeren für echte Mädchen. Die schmecken gleich. Die sehen gleich aus. Weil du deine Hormone nicht rausschmecken kannst. Und was macht der Rest der Frauenschaft, so die keine echten Mädchen sind? Die aber dürfen, nein, die dürfen keine Chips essen, weil davon wird man ja fett und fett ist unattraktiv. Nee, aber guck mal, auf die Pommes, auf die weiblichen Pombeeren ist da eine Babypille gestreut. Aber eigentlich müsstest du das ja echt machen. Es gibt ja auch diese komischen Barbecue-Dinger für echte Männer, die Frauen nicht essen dürfen. Angeblich, laut Werbung. Dann müsstest du eigentlich auch welche für echte Frauen. Ach so, hier Chips und so weiter, oder meinst du die? So, ja, die echten Chips. So hier so von Chipsfrisch und so. Dann müsstest du es ja eigentlich, also ich möchte dann bitte gerne die Geschmacksrichtung Einhorn-Glitzer-Pups. Ist das von Mattel Barbecue? Ist das? Nein, aber ich werde dann wirklich in Chipsfrisch schreiben, dass die Sorte Einhorn-Glitzer-Pups reintun sollen. Barbie und so, das war doch Mattel, ne? Ja, ja. Mattel, Barbie. Wahrscheinlich. Bringen die nicht das glühende Kohle, da liegst du an so eine Barbecue. Barbecue, glühende Kohle, da liegst du an die Barbie-Puppe oben drauf. Ich hab meinen Barbie-Puppen wirklich immer früher die Haare abgeschnitten, die Gelenke abgerissen und sie einmal angezündet. Nice. Ich mochte Barbie. Bringen die nicht jetzt, die schmolz das hab ich gut. Doch irgendwo gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Fake war oder so, aber bringen die jetzt nicht eine Gamer-Barbie raus? Ja, ja, die gibt's nur eine Nerd-Barbie ist das. Die hat auch eine super tolle Hornbrille und ist voll Computerexperte. Also ist sie Fake Nerd. Die sieht eher aus wie eine etwas nicht ganz so schlampige Version der Barbie, die im Büro arbeitet, aber sich trotzdem hochschläft, um einen besseren Job zu kriegen. Juhu. Die hat diesen Pedo-Blick drauf. Ein Padding-Blick. Ja, jede Barbie hat diesen ekelhaften Gesichtsausdruck. Aber ist es nicht seltsam, dass wir vorher Nerd bekommen haben vor Cosplay-Barbie? Ist es nicht seltsam, dass wir vorher Nerd-Barbie bekommen haben vor Cosplay-Barbie? Ja, die Leute, die das machen, die müssen sich Barbie quasi ist ein vorbereiten einziges und sagen, aufleveln. Wahrscheinlich kriegst du irgendwann noch Furry-Barbie oder... Oh Gott, was gibt's noch für Sachen? Furry-Pirate-Barbie? Ja, wahrscheinlich. Ich zeig dir mal einen echten Hasen-Barbie. Oh, okay. Ist dann zu der Barbie auch ein kleiner Junge dabei, oder? Die Heroin-Barbie, die ungewollte Schwangerschafts-Barbie. mit 5 Spritzen, eine davon unbenutzt. Wie war das nochmal? Die hatte Ken und jetzt hatte die einen anderen Macker? Boah, Ansgar! Ernsthaft! Was für eine Barbie? Ich hab grad eine Sekunde. Heroin-Barbie. Mit 5 Heroin-Barbie, mit 5 Spritzen, eine davon unbenutzt. Eine für dich und eine für Barbie. Lern jetzt dein Besteck zu teilen. Kannst. Teilen ist wichtig. Oh. Sei genauso abhängig mit extra wie ich. Löffel und Zitrone. Oh, fuck, jetzt bin ich das verschätzt. Ja, als für Kinder, und jetzt so um das gleiche Schwamm zu haben, wirklich über den Zitronensaft reinspritzen. So. Die hat auch so einen magischen Schwamm, da kannst du mit über den Arm fahren, dann siehst du überall, wo die lila Punkte auftauchen. Sauberer Watte zum Aufziehen, oh Gott. Oder Crystal Meth Barbie mit dem ersten eigenen Kochkurs. Oh, shit. Ey, ich finde, wir sollten wirklich... Die Crystal Meth Barbie. Hast du auch die Zähne, die ausfallen. Nein, die Crystal Meth Barbie hat noch ein extra Bild, noch so Before and After oder sowas. Oder ja. dieses russische Pendant da von Crocodile oder so, wo du nachher so zum Zombie wirst, die ganzen Arme abfallen und so. Ja, oh, super. Das ist krass. Oder war das nicht, deinen Hund zu ficken ist nicht normal, auf Crystal Meth ist es? Das ist irgendwie auch so eine Antidrogenwerbung. Das mit der Barbie. Passt Prostituierten-Barbie mit Gonorrhoe-Test für dich und Barbie. Ja. Ich möchte übrigens nochmal diesen kurzen... Da gibt's auch Organhandel-Barbie. Die hat dann auf dem Rücken so auf Nierenhöhe hat die dann so ein Ruhe. Von Mattel, wir werden nicht von Mattel gesponsert. Sonst würden wir auch sowas nicht sagen. Wir sitzen nicht im Developer-Team von Wenn Mattel uns Geld geben würde, würden wir hier nicht sitzen. Ja, du hast gerade gehört, wie wir über ihr Hauptprodukt geredet haben. Warte. Wir kriegen doch jetzt keinen Job mehr bei Mattel. Das können wir doch vergessen. Hat Mattel einen Twitter? Wahrscheinlich. Hat nicht alles einen Twitter. Ich glaube, Barbie selber hat einen Twitter. Barbie hat doch bestimmt Twitter. Kannst du mir nicht erzählen, ey. Ich würde das jetzt nicht Barbie, machen, Sven. Barbie, wow. Ey, ja. Die hat, oh. Ernsthaft. Okay, cool. Dass die, Oh Gott, wie viele! Da gibt's so viele von. Das ist ja, es gibt eine schwarze Barbie. Ja, die Oreo-Barbie. Ja, war das nicht die Freundin Stacy? Ja, ich hab von Chan gesehen. Super. Barbie wird immer hässlicher. Die wird immer hässlicher. Die sieht immer schlimmer aus. Die 80er Jahre Barbie, die war cool. Barbie wird ja auch älter. Nein, tut sie nicht. Doch, es gibt die neue Rentenantrags-Barbie. Die wird immer jünger, das ist das Schlimme irgendwie. Sie wird geliftet, sie bleibt im gleichen Alter mit den neuen Barbie Teilen. Es gibt auch fette Barbies, also was heißt fette Barbies, sie sind dann normalgewichtig. Größe M-Barbie. Barbies, also die ersten Barbies, die, ey, ganz ehrlich, also wenn du dir da anguckst, die waren ja eigentlich immer so in etwa so, wenn ich jetzt schätze, im schlimmsten Fall in unserem Alter, also irgendwo so um die 20. Oder etwa nicht. So sagen wir zwischen 20 und 25. Ich bin die Rocker-Barbie. In unserem Alter. Ja, Ansgar, Mister, ich bin 55 und sehe aus wie 20. Ich bin 20 und sehe aus wie 85. Nee, das wäre auch nicht so gut. Nein. Fuck ja, Freshdy. Und jetzt? Aber ich stimme dir zu, sie war irgendwo in den 20ern. Großmutter Ficker! Wir stehen auf geile Mütter. Geile Mütter. Ach ja, okay. Freshdy ist geil. Ihr wisst schon, wir haben immer noch keine GEMA-Genehmigung dafür, aber jetzt. Es ist scheißegal, wir sind live. Es ist jetzt eh zu spät. Sven, du brauchst dich gar nicht. Konto gesperrt, YouTube. Deine Mutter wird gesperrt. Ja. Oh. Und hier, 10 Cent in die deine Mutterkasse. Oh. Wir sind reich. Yay. Nobel. Wir haben einen Podcast mehr Geld gemacht als in 2 Jahren. Das heißt, können wir uns aufhören, selber einzuzahlen? Ich muss mich dich vorstellen, in einer Woche bei der Bank. Ja, ich brauche ein Darlehen. Ja, warum? Ja, ich brauche mehr Geld für die Deine-Mutter-Kasse. Ah, verdammt! Bitte alles in Kupfermünzen auszahlen. Der Bankangestellte guckt dich noch einmal so an, so, ich verstehe. Und legt so einen Sack Wechselgeld auf den Tisch. Nein, sie sagt doch nicht mehr was, sondern guckt einfach nur so. Nein, sie guckt einfach nur so. Mhm. Sie guckt einfach nur noch so. You sure about this? Ja, oder extra noch so zurück, so. Also, Und no, plötzlich sind alle Family schwarz. Guy, die blöde schwarze Putze. No, I don't do that. Oh, jetzt würde ich so gerne... No cleaning. Am besten no noch so ein Blick, so. Ich würde jetzt so gerne Geld abheben in Münzen und mich einfach bloß mit dem Beutel Münzen umdrehen und jemand eine K.O. hauen. Oder einfach mal die alten Opas und Omas ärgern vor der Kasse und dann wirklich alles in einzelnen Stücken. In so einem kleinen Lederbeutelchen so. Ja? Nein, das wird dann ja bei uns ein großer Ledersack, den wir uns einfach an der Hüfte umbinden und hinter uns herziehen. Das funktioniert ja leider nicht mehr, weil die haben ja jetzt diese Automatengeräte, die das zählen. Wir reden jetzt sowieso die ganze Zeit darüber. Was glaubt ihr sind die Top 3 der Dinge, die alte Leute aufregen? Wenn wir gerade junge Leute. Menschen, ihre zu kleinen, Ausländer, Menschen generell und ihre zu kleine Blase. Nee, zu kleine Blase kann ich mir. Mittlerweile haben wir eine Kathetertechnologie, die ist unglaublich. Nein, ich weiß, wovon ich rede, ich arbeite in diesem Beruf. Nein. Können wir? Veto! Okay, ich bin aber auch dafür, Ausländer gehört mit dazu, jedenfalls. Das mit das Pissezeug, das muss ja nicht unbedingt sein. Aber du glaubst, dass nicht ältere Leute über Krankheiten reden? Das ist das Einzige, nee, also wo wir reden. In dem Ort, in dem ich bin, werden nur über Krankheiten und über die neuesten Essen. Toten geredet. Nur. Ich wollte gerade sagen, lass doch mal die Dame antworten, die den ganzen Tag oder so ziemlich einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit alten Menschen zu tun hat. Also sie meckern am meisten übers Essen. Und dass man zu langsam ist. Und dass das Zimmer nicht schön genug ist. Ach so. Das und dann dies. Und dann das. Und dann dies. Und dann andere Leute. Und dann das. Und dann die. Also eigentlich meckern sie über alles, wenn man mich jetzt so fragt. Früher war alles. Wobei nicht alle. Das kann man nicht sagen, aber viele. Sehr, sehr viel. Eigentlich also aber am meisten übers Essen. Muss ich wirklich sagen. Am meisten übers Essen. Okay. Also nicht alle, aber eigentlich alle. Ja. Wenn die. Also, aber bei mir geht's. Bei mir sind alle super. Aber was ich sonst so höre, dann meckern alle übers Essen. Gut gerettet. Sure about that? Sure about that, huh? Also, mindestens. Okay. Worüber meckert man bei dir denn immer am meisten, Sven? In meinem Büro, worüber man meckert, boah, das darf ich hier öffentlich gar nicht erzählen. Außer über Müll. Ich bin ja kein Rassist, aber. Ja, genau. Stimmt, das kam auch schon mehrfach am Telefon. So, ich bin ja nicht ausländerfeindlich, aber meine Nachbarn. Ich bin ja kein Nazi, aber. Die kommen ja, glaube ich, aus dem Irak oder so. Das weiß man ja auch unbedingt. Zitat übrigens aus dem Telefonat, ne? Deswegen, die kommen aus dem Irak oder so. Wie hieß die Person nochmal? Ich notiere das nur aus Neugierde. Müller. Und wo wohnen? Erwin. Wo wohnten die nochmal? Wohnt auf der Hauptstraße. Ja. Ich zweifle die Geschichte an. Ist ja eine eigene. Wie fing diese Geschichte an? Sie haben angerufen. Ich zweifle diese Geschichte. Gern. Ja, du, mach ruhig. Natürlich werde ich dir jetzt nicht die 1 zu 1 dieselbe Geschichte erzählen. Ja, als ob du die weißt. Oh, Xuxu mit schönen Frostspuren. Frisch vom Limes. Ach so. Ist die schön durchgefroren, oder was? Wie bitte? Ist die Flasche schön durchgefroren? Das sieht so aus. Ja. Aber wisst ihr, was ich eigentlich mal bräuchte? Mit Stückchen. So kabellose Kopfhörer, damit ich noch parallel jetzt beim Podcast kacken gehen kann und euch noch weiter zuhören kann. Oh nein! Dann können wir auch gleich das ganze Thema ins Badezimmer verlegen. Aber das erinnert mich, wo wir Geneva hatten und der eingefroren war. Deine Mutter ist eingefroren. So, wo ist das Geld? 1 Euro mit dieser Folge verdient. Frostburn. Warte, pass auf. Deine Mutter passt auf. Ich gehe das Geld in die eintragen. Ich weiß, 20 Cent in die deine Mutter kann. Oh, dann hast du noch einen gut. Weißt du, ich gehe das Geld deine Mutter hat noch eintreiben. Und ich gehe das Geld in die eintreiben. Ich weiß ja, wo sie wohnt. Oh, Hilfe. Nivo. Ey, ich hab voll die geile Flanell-Pyjama-Hose an. Lasst mich. Aber hat noch einer ein Thema oder könnten wir da mal so zu Toy Story übergehen? Ich glaube. Oh shit, wir hätten von Barbie schon überleiten sollen. Ich hätte das mit den alten Männern schon nicht mal ansprechen müssen. Eigentlich nicht, ne? Aber du hast Scheiße gebaut. Ja, fuck it. Ansgar, du musst auch manchmal über dich reden, ist schon okay. Das macht er aber schon kein alter Mann. Tag. Erlaub ihm das nicht auch noch. Egal was Sven sagt, ich bin nicht 55. Nein, schon 60. Ja, nein, du hast keinen Tag älter aus als 34. Nein, eigentlich. Du bist in der Blüte deines Lebens. Ja, schön wär's. Nein. Wir haben aber schon Winter. Oh, meine Fresse. Winter is coming. Ey, irgendwann werde ich dich mit deiner eigenen Rheumadecke ersticken. Blöd. Mit deiner eigenen Rheumadecke. Du sagst mir nicht, wie ich mit Wärmflaschen. Du sagst mir nicht, wie ich meine Rheumadecke eingesetzt habe. Warum hast du die Griff bereit? Weil ich letztens meinen Fuß umgeknickt habe und hier dann warm Wasser drin war. Nee, er war gerade mitten am TF2 suchen und wollte nicht auf die Toilette. Wir haben dafür gibt's doch Jarate. Dafür gibt's Urin. Dafür lasse ich mir dann diese Flaschen hier über. Sven hat aber du brauchst das große Glas von Marek. Trucker, ja? Sven hat einfach nur Wärmflaschen voll Pisse rumliegen. Überall. Ich habe mich eigentlich gerade nur fürs Internet angezogen. Überall. Du gehst bei dem ins Zimmer. Überall alles tapeziert mit Pipi-Wärmflaschen. Das sind sehr nette Kissen. Das sind keine Kissen. Das sieht tatsächlich aus wie bei Butters bei South Park, wo er sich die ganze Zeit einen runterholt und alles irgendwie so im Schrank verstaut hat. Hey, das ist ein Goodness-Goo. Oder die Folge, wo die dann die ganze Zeit World of Warcraft am Suchen sind und dann kommt die Mutter dann nachher mit der Schüssel. So ein guter Junge. Backe. So ein großer Junge. Mom, Schüssel! Ja. Jetzt sind wir bei Toy Story. Jo. Oh, also wir gucken uns ja jede Woche einen der besten 250 Filme der Welt an. Diese Woche gab's bei uns Toy Story 3. So, erstmal bloß eine grobe Tendenz. Wie fandet ihr den Film? Ich fand den gut und würde ihn auf jeden Fall fast allen empfehlen. Vielleicht nicht kleineren Kindern, weil da echt ein paar düstere Elemente waren, die nicht erwartet waren. Ich mochte den, Dino. Schlechteste der Reihe, aber trotzdem ein guter Film. Sven, hast du ihn überhaupt gesehen diesmal, oder? Ja. Oh, ich hab schon im letzten Podcast der feine Herr. Gesagt. Kann sich einmal von seinen Pissekissen... Alter, ich habe mittlerweile mehr Filme gesehen als du, also Schnauze da drüben. Was sagst du? Gar nicht. Prügelt euch, ich will Blut sehen. Bald. Ansgar zählt gerade im Kopf nach, scheiße, welche Filme habe ich nicht gesehen. Ja, nee, ich will gerade, wann ich das nächste Mal ich zu mochte den bin, Dino. Damit wir das mit den Falten nochmal wieder aufleben lassen können. Also ich finde den Dino immer noch am geilsten. Kann man mir sagen, was man will? Der Dino ist der geheime Star von Toy Story 3. Beste Szene. Ja, es scheint keiner zu widersprechen. Gut, machen wir weiter. Hey, das kommt mit den XY, mit den Doppel-X-Chromosomen. Deine Mutter hat ein Doppel-X-Chromosom. Ja, es scheint keiner zu widersprechen. Machen wir weiter. Verdammte Scheiße. Du darfst dir Geld aus der Kasse rausnehmen, übrigens. Ich hab noch einen gut. Nicht mehr lange. Nee, aber die krasseste Sache, ey, du musst mir kurz nochmal Trivia von Background erzählen, wo Christian und ich dann irgendwie vor 2 Tagen so über den Film gesprochen hatten, über Synchronsprecher, die dann irgendwie Woody und Buzz irgendwie sprechen. Wer war das jetzt? Hier, ich wollte schon gerade Woody Allen sagen, nee, Tim Allen und, wer war der andere nochmal? Also Tim Allen, der von Hör mal, wer hat ne Hämmert. Und Tom Hanks. Ja, genau, Tom Hanks. Wer ist wer? Wer ratet ihr, ist im Englischen wer? Oh, shit. Woody ist Tom Hanks. Ich gucke ihn immer auf Englisch. Ich hätte Bass gesagt. Ich weiß es nein, nicht. Ich gucke die Filme auf Englisch. Weil von der Art, vom Charakter hätte ich auch mit Ansgar erwartet. Ja, das müsste eigentlich so sein. Aber nein, ja. Du hast leider recht. Deswegen, wirklich, Tom Hanks, der netteste Kerl überhaupt. Forrest Gump. Der ist der cholerische Alka-Arschloch-Cowboy. Ja. Darum nennt man es Schauspieler. Wahrscheinlich kriegt er das einfach hin. Ja, trotzdem, Leute. Hat Tom Hanks sich auch schon mal in Arschloch-Rollen gespielt? Ja, aber überraschend wenig. Aber ich glaube, wir so alle sind so ziemlich positiv, oder? Was? Also, Tom Hanks will der nächste James-Bond-Bösewicht sein. Intriguing. Ja, aber das macht er dann wahrscheinlich auch, um mit seinem Good Guy-Image zu brechen. Also ich glaubt ihr wirklich, dass der komische Dingens jetzt der neue Bond wird, mit dem die Taylor Swift jetzt zusammen ist? Ich vergesse immer seinen Namen. Der ich habe die letzten Filme nicht gesehen. Ach Gott, nee, ich hoffe nicht. Tom Hiddleston, genau. Aber der ist doch viel zu dürr und. Ich wollte gerade sagen, der. Also klar. Aber der ist von der, geil. Das muss gar nichts sein. Wie er spielen kann, ja, aber er als Person, so vom Aussehen her, finde ich persönlich, passt nicht so, wenn ich mir jetzt Bond vorstellen würde. Da passte Daniel Craig schon sehr viel besser. Wobei der schon so, war. Vielleicht ist es näher an und dem der Buch, hat ja schon ein Kombo gebrochen, weil er der erste blonde Bond war. Nee, aber laut Daniel Craig Buch, aber scheiße als Bond, muss ich ganz laut sagen. Buch ist Bond ein kompletter Normalo-Durchschnittskerl, weil, damit er ein guter Agent ist. Ich fand Pierce Brosnan immer geil als, James Bond, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich mochte ihn als Schauspieler, bloß die späteren Filme sind ein bisschen zu abstrus, lächerlich geworden. Ja, das stimmt. Aber die frühen Filme, ja. Welcher Teil war wobei das? Wobei meine Mutter findet den auch heiß, das finde ich schon immer so ein bisschen eklig. Ja, Toy Story 3, meine Damen und Herren. Ja, kommen wir wieder zum Thema. Woody und James Bond retten Tom Hanks vor einem Fireball. Woody wird der neue James Bond. Also Woody wird das neue James. Wie kennen wir das denn? Könnte ein besserer Schauspieler sein als Daniel Craig? Wahrscheinlich. Nicht so hölzern. Oder Jason Statham als neuer Bond. Also Toy Story fängt an. Ja, wir kommen jetzt wieder zurück. Ja, also Toy Story fängt an, die Crew ist wieder zurück, wir haben da Woody, wir haben Buzz, wir haben alle mögliche und die haben scheinbar wieder irgendwas geplant. Und was haben sie geplant? Sie haben das Handy geklaut und in die Kiste reingezogen, damit Andy sie mal wieder beachtet. Und dann merkt man, Andy ist leider schon mittlerweile, ein junger Erwachsener. Ja. Im College-Alter. Old for the shit. Und sie hatten die ich Hoffnung, dass er mit ihnen spielt, aber ja, nee. Nope. Wollte er nicht. Das heißt, in einer Woche ist er umziehen ins College und der soll seinen Kram aussortieren. Das heißt, entweder landen sie alle im Müll, auf dem Speicher, mitgenommen oder gespendet. Ja, nee, der will ja nur Woody mitnehmen ins College. Also, das heißt erstmal die Wahl und dann, ja, Woody will er ins College, den Rest will er auf dem Speicher. Aber leider geht wie immer in diesem Film natürlich was schief und die landen im Müllbeutel. Die Mutter, wie alle Mütter natürlich, oh, Müll, ja, muss weg. Die schaffen es dann noch, sich zu retten, dann doch in eine Kiste, dass die gespendet werden sollen. Aber es ist halt dieses Ganze dann so, Woody möchte bei Andy, wir müssen zurück zu Andy, weil das ist unsere Pflicht, wir sind für Andy da, wir sind Spielzeuge, wir müssen von unserem Besitzer gespielt werden, das ist unser Lebensziel. Und die anderen so, ja ey, Dude, der ist erwachsen. Der spielt nie wieder mit uns. Der wirft uns in 20 Jahren raus, wenn er ein Horter geworden ist und bei einer Reality-TV-Serie uns entsorgen muss. Die Trödeltrupp. Das heißt, so landet die Crew dann erstmal bei der Kindertagesstätte. Und da ist alles toll. Da finden die in Südstaaten Bären, der voll nett ist und ihnen zeigt, wie es dorthin geht. Und am nächsten Tag werden die alle gespielt werden können. Und alles ist gut hier. Wir haben Batterien. Wir haben Sekundenkleber, um uns wieder zu reparieren. Alles ist toll. Ja. Und da endet der Film. Punkt. Ich glaube, jetzt würden wir dick mit Spoilern anfangen. Nämlich, ja, dann endet er nicht so gut, weil die kommen alle erstmal, Woody, durch Umstände, wollte dann weg, wieder zurück nach Hause, nach Andy, da ging's nicht so ganz gut, aber die anderen bleiben dort, haben am nächsten Tag, sind die bei der Kinderkrabbelgruppe, den ganz kleinen Kindern. Und was machen natürlich kleine Kinder mit ihren Spielzeugen? Alles kaputt. Spielen. Meine Tochter versucht sie zu essen. Wie? Also, yeah. Bei den Potato Boys. Wie ich sie einfach nur nennen. Ich weiß nicht mehr den Namen von denen, aber die Potato Boys. Obwohl die Frau vom anderen war, aber ich weiß die Namen nicht mehr. Okay. Mr. Potato Head und Mrs. Potato Head. Voll der Rassist. Verarsch mich nicht. Das sind die Namen. Du lügst. Nein, das sind die Spielzeuge. Darf man nicht sagen. Nee. Die sind irre verliebt. Gut. Die Kartoffelköpfe, jedenfalls. Aus Ende. Ja. Die waren sehr, sehr mitgenommen. Ich weiß nicht, war das der erste Abend oder so? Oder nach dem ersten Tag dann wirklich? Als sie irgendwie komplett auseinandergenommen wurden? Ja, nee, und ihr Auge war auch zurückgeblieben. Ja, stimmt, ja. Und irgendwie ihr Auge ging verloren oder irgendwie sowas. Also das ging schon vorher. Sie hat stimmt, ihr Auge ging verloren und er sagte auch irgendwas, was man auch voll sexistisch auffassen konnte. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Ja, ich weiß auch nicht mehr, aber... Es wird irgendwas darüber wahrscheinlich gewesen sein, dass sie ja jetzt ein Loch mehr hat oder so. Ja, nee. Irgendwie sowas wird es gewesen sein. Das ist ja nicht mit dem Kopf schütteln, das ist doch so. Mhm. Ja, und wo muss der Pinöbel von dem Auge noch... sitzen, sonst hält das Auge doch nicht. Christian, muss ich jetzt nicht so anstellen. Das ist leider so. Also, der Film ist schlimm, weil das ist dann ein Gefängnisfilm oder so, ja? Oder ein Korruptionsfilm, war einfach dieses ganze, ja, es ist gegen die gespielt, die kommen dort an und dann plötzlich, oh, alles ist scheiße und dann, oh, hey, Dude, können wir nicht vielleicht woanders hin, weil das ist nicht altersgerecht für uns, dass wir mit den Kindergartenkindern da spielen. Und dann der, ja, tut mir leid, ihr habt keine verdammte andere Wahl. Ihr macht die Scheiße weiter, weil wir wollen nicht zerfetzt werden vor den Scheißkindern. Ja, wie sich nämlich rausstellt, ist dieser Bär, der sie da so super nett begrüßt und einweist, voll das böse Arschloch, der wie ein Diktator da ist. Er hat einen Südstaaten-Akzent, was hast du erwartet? Und eine komplette Hierarchie aufgebaut hat. So, und die neuen Spielzeuge sind halt die Gearschten, weil die halt mit den Kindertagesstätten von denen bespielt werden müssen. Also, während das passiert, wurde Woody gefunden von einem anderen Mädchen, was zu der Schule geht, nach Hause genommen und mit dem toll gespielt und die anderen, ey, du bist ein toller Kerl und so und yay und wow. Und dann aber nein, ich muss zurück zu Andy. Und da findet er raus durch Zufall, eins der Clowns-Spielzeuge dort war mit dem Bären gleichzeitig vernachlässigt worden. Und, Der hat mitbekommen, wie der voll böse geworden ist, dort alles gruppiert hat und alles in der Tagesstätte ist voll dunkel und dreckig und kaputt. Und dann, ich muss dahin zurück, meine Freunde retten. Dann, dann, dann. Dann geht er dorthin und dann ist das wirklich, es ist fucking Prison Break. Ich fand die Szene so cool, wo Woody, ich weiß nicht mehr, wie er da hingekommen, das war irgendwo auf so einer Art, nenn ich Speicher, irgendwo auf einem hohen Regal zwischen Kisten oder sowas, wo er dieses Babytelefon findet und dann den Hörer abnehmen musste, um mit ihm zu sprechen. Nee, ja, ich hab jetzt die Szene super gefunden, die ich gesehen habe. Ich gucke ihn ja immer auf Englisch und dann gibt's ja die Szene, wo der Frau der Mund abgerissen wird, weil die zu viel redet und er sagt dann nur, hey, nobody takes my wife's mouth except me. Oh ja, oh ja. Super. Also, der Film ist überraschend düster. Und besonders die eine Szene, wo die dann nachher bei der Müllkippe landen und bloß nach den Händen greifen. So, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich glaube, für kleine Kinder wäre das nicht... Das ist super, super wäre das traurig, düster, gruselig und eine erwachsene Darstellung. Alle sind bereit zu sterben. Wobei, ich muss sagen, ich habe auch schon mit 6 Jahren Dirty Dancing gesehen und der war echt dreckig und versaut. Aber hast du das wirklich mitbekommen mit 6 Jahren? Ich habe meine Mama gefragt, was sie da machen. Sie wollte es mir komischerweise nicht beantworten. Also wusstest du nicht, was sie machen. Wenn du fragen musstest. Nee, aber ich war mal so unschuldig. Jetzt ist sie 16 und zweifach. Jetzt nicht unbedingt Dirty Dancing, aber auch top. Ja. Auf die aber Unschuld. Es liegt vielleicht daran, dass also Toy Story 3 halt so viel ja bösartiger ist, weil ja die Zielgruppe zusammen mit dem Film gealtert ist. Und ja, wobei ich muss sagen, von der Story her finde ich's, also ich fand den ersten Teil fand ich total geil, der zweite Teil war so, ja, den hat man sich angeguckt, weil irgendwie war halt Toy Story, ne? Das ist aber immer mit zweiten Teilen so. Und den dritten Teil muss ich dann sagen, den fand ich dann wieder echt gut. Also ja, der zweite Teil war so, das ja, also ich fand den auch wirklich gut. Ist diese ganze Sache mit, es ist irgendwie ein bisschen schwer zu beschreiben, aber es ist halt das, was so bei den meisten zweiten Teilen hat, wenn ich es mag. Es ist halt ein dunklerer Ton, aber trotzdem das, was es ist. Und es ist, hat ja immer schon Themen drunter gehabt, die subtil das gemacht haben. Wie halt im ersten Teil zum Beispiel mit Eifersucht oder so, dass der eigene Platz ersetzt wird oder sonst was. Ja? Ja. Und hier war es jetzt dieses, dass du halt Abschied nimmst. Und wenn du das irgendwie siehst, wie das sonst so wäre mit jemandem, der ins Altenheim oder so gebracht wird, anstelle auf den Speicher oder sonst was. Ja? Oder versuchen mit dem Akzeptieren von dem Tod und so dergleichen. Die Themen, die dort hinter sind. Und wie es halt, es versucht wirklich nicht unbedingt zu sagen, was passiert, aber die Gefühle und Emotionen durchzubringen, die in so einer Situation sind. Und wie man damit zurechtkommt und halt endlich zu dem Zustand kommt, dass man akzeptieren sollte, was da passiert ist oder so. Also deshalb ist es überraschend tief, wenn du einfach bloß siehst, es ist ein verdammter Film über einen Cowboy und einen Weltraumspielzeugfigur. Danke, Herr Professor. Oh, wow. Nein, wer mir richtig auf den Sack gegangen ist, und ich vergesse immer, ich glaube, sie heißt Jessie. Diese ekelhafte, nervige Kopie von Woody. Ach, diese. Ich mochte sie. Ich hasse die! Jessie, ja, das Cowgirl? Die geht, die geht mir immer drin auf den Sack. Oh, Catfight. Wie lang ging eigentlich. Keine Sorge, sie kann dir Woody nicht wegnehmen. Wie lang sie ist gar nicht. Die Szene echt jetzt im Endeffekt mit dem Reset von Buzz? Okay. Zu lange. Ziemlich lange. Also, das war auch das dieses, wie der einfach bloß raufgeschraubt wird und, oh, das Gehirnwäsche und dahinter. Also, da sind dunkle Filme in den normalen, nicht schönen Filmen mit reingedreht. Es ist... Knopf gedrückt. Nichts passiert. No! No! No! No! Shit, ey. So, also, ich hab euch mal die Liste geschickt. Könnt ihr ja gucken, wo ihr das einordnen würdet. Ihr könnt auch meine Liste nehmen, die ich nur eine Sekunde vorher geschickt habe. Da stehen Zahlen davor. Wuhu! Ich nehme die von Ansgar, weil die besser ist. Hast du auch die Rechtschreibfehler gesehen? Das ist unfair. Christian, das war 20 Sekunden in Word da eben so eine Auflistung. Du hast einen Formatierungsfehler gemacht. Ja, aber jedes Mal eine andere machen und jedes Mal ändern? Nö. Also ich würde ihn, hinter Toy Story 1 und aber vor Memories of Murder machen. Also du würdest ihn auf Platz 12 den neuen setzen. Ja, genau. So. Ich sehe ihn hinter Aliens. Weil. Nee, der ist nicht besser als The Shining. Ich weiß nicht, das Problem ist, Shining hat so bei mir nicht die richtige Art von Horror oder so getroffen. Ach, doch, boah, der war geil. Doch, der war, also für die Zeit war der, boah, war der Burner. Ja, aber trotzdem, es ist. Ich. Mir gehen sie. Sehen da was besser? Also bei mir Argumente. Ist die neue Nummer 10, aber das heißt, Sven sieht den runter, oder? Nochmal den letzten Teil. Ich mein, du ziehst doch garantiert den Film jetzt runter, oder? Was glaubst du denn? Ich bleib dabei. Für mich jetzt ist mal ganz Toy ehrlich. Story 3, also ohne das jetzt irgendwie noch weiter, weil ich guck grad auf die Uhr schon, deswegen. Nee, ohne Scheiß. Pass auf, was du sagst! Das ist so kleinlich sein. Du setzt ihn jetzt nicht hinter Fanny und Alexander, dann hau extra, ich dich tot. Jetzt, wenn wen sonst, nein. Das ist Cheaten. Nein, also ich, also, ja gut, wir können ihn vor Toy Story 1 setzen, aber nicht vor Shining. Glaub mir, mit Svens Einsicht jetzt werden wir glücklich sein, wenn es noch vor Reservoir Dogs landet. Ne? Ich sag ja allgemein, also wenn man mich fragt, so, ey, Toy Story 3, für mich der schlechteste der Reihe. Das ist aber echt so dieses, als ob du, wow, du vergleichst Gold mit 100%, 99,9 und 99,7% Reinheit, weißt du, das ist so. Ich hab Besuch. Cooler Helm. Sehen wir. Spawn. Doom Guy. Nein, das ist mein Spawn. In deinem Bild sah der gerade ein bisschen so aus. Christy. Aber ich setz ihn wirklich, auf Platz 12. Weil ich finde ihn wirklich schlechter als Teil 1. Aha! Jo, das heißt Ansgar. Ich finde ihn besser als Toy Story 1, aber ich fand Shining immer noch besser. Darum wäre für mich Toy Story 3 die neue Nummer 11. Oh, das heißt. Und Toy Story 1 dann die neue Nummer 12. Das heißt, wir sind bei 45. Das rechnen wir durch 4. Gleich 11,25. Das heißt, der neue Platz 11. Tatsächlich vor Toy Story. Gerade so ist es angekommen. Glückwunsch, Toy Story 3. Just as planned. Wir sind ein gutes Team, Ansgar. Gutes Team. Und jetzt mit Explosion. Alles kaputt. Nein, steriles High-Five. An dem ich den Kopf schüttelte. Ohne berühren. Der Tag, an dem nur den Film ich gemobbt habe. Der Podcast, wo ich nur den Kopf schüttelte. Ich wette, das wird die Überschrift. Ist denn einer auf Random Org? Oh. Ja, wobei, warte mal, lass mir die neue mal würfeln. Ja, Darts. Juhu. Ich schätze, es wird eine Zahl unter 100 sein. Ich sage eine Zahl unter 100 vor. Ja, auf Random Org eine Zahl von 1 bis 250 wäre jetzt gut für uns. True Random Number Generator, ja. 1 bis 250. 250. Jo. 3, was ist die Nummer? 1. 107! Verdammt. 107. Somit zum Thema easy Voraussage unter 100, safe, 100%, wette ja, drauf. Mein Three Idiots. And a Lady, was? Three Idiots. The fuck ist das für ein Film von 2009? Ich rate, es ist eine Komödie damit. Ich hoffe, es ist nicht das Remake zu Drei Stooges. Three Idiots, jetzt Trailer. Nichts mehr sagen, ich will nichts es hören. Sieht sehr seltsam aus, den Trailer gucke ich so, gar die nicht die sehen an. So aus wie Inder. Ich rate viele Furzwitze. Sehr gut. Three Idiots, 2009, ja. Official Hindi Movie. Das wird das der sein, der besser als Wild Tales ist? Der, wer der weiß. Hinter Fanny und Alexander. Warum denke ich jetzt an Slumdog Millionaire? They revisit Slumdog Millionaire war aber gut. Das hier sieht aus wie Dreck. Ja, das hey, war... Hey, hey. Also es ist auf der Liste. Wahrscheinlich ist es wenigstens in irgendeiner Weise gut. Okay, wer weiß. Vielleicht Witze. Ja, vielleicht Witze. Mega gut. Und wir haben endlich irgendwas, was Wild Tales Alter, belegt. Ist das ein Bollywood? Hoffen wir darauf. Frage, ist das ein Bollywood-Film? Nein. Glaube ich nicht. Sieht nicht so aus. Aber das heißt, wenn, nächste Woche Shah Rukh Khan oder drei was? Idioten und uns. Also mehr Idioten. Also drei Idioten und nein. Ich. Also mindestens ja, drei ja, Idioten. Wow. Super, toll. Jo, aber... Warum erstickst du nicht in deiner Erdbeer-Scheiße, die du da trinkst? Deine Mutter erstickt. Andrea, wo finden wir dich denn? Wo soll den Linken subscriben oder sonst was? Ja, ich habe einen sehr leeren Kanal, den könnt ihr gerne subscriben. Ihr könnt unter der Like Strains bei Twitter gucken oder unter Google Plus. wenn das überhaupt irgendeiner benutzt, was ich nicht glaube. Aber da geht einfach auf Twitter. Der likes Crates. Tschu. Guckt ASDF Movie, dann versteht ihr, was ich meine. Tschu. Und Ansgar, dich wieder mal. Wo finden wir dich? Ja, so wie immer. Ungefragt im Internet auf... jetzt hätte ich fast knack.net gesagt. Ja! Yeah. Krakel-Comics.com. Twittere, ich streame Drawception. Ja. Nee, ich weiß nicht, ich bin jetzt, ich hab das Mindset immer auf Knackpunkt, dann will ich immer erst Knackpunkt sagen, weil Knack und Krakel, das fängt in den... Ich sag immer Kackpunkt. Ganz, ja, das ist nett, das hat noch niemand gemacht. Ja, aber dich findet man dort, wir liken, subscriben dich auch natürlich. Und uns zwei hat man bei Knackpunkt und Knackpunkt Gaming oder der Knackpunkt bei Twitter. Alles Mögliche. Auch bei Soundcloud habe ich mittlerweile reingeworfen, einfach Follower oder sonst was. Also versucht uns zu finden. Podcast unter Hashtag das exzellente Terrarie. Liked und teilt und den ganzen Scheiß. Sonst kommen wir können wir dann und sehen. Und guckt euch das super Terraria Let's Play an. Ja. Da kam heute auf jeden Fall cool werden. Die wenn Folge, Sven endlich Eisen findet. Heute Folge 2. Habt ihr wenigstens diesmal aufgepasst, dass nicht wieder Rocket League im Titel steht, oder? Du musst ja auch immer die Scheiße rausbringen. Naja, aber... Nee. Das war's für diese Woche. Ich muss pissen, also... Ciao! Wow. Christian hat... ja, okay. Ciao.